Für heute reicht's mir. Genug Beton. Für heute? Ach, das musst du nicht so eng sehen. Ob du denn hier durch die Gegend gondelst oder in irgendeinem Villen vor Ort. Ja, ich weiß. Linke Vögel gibt's überall. Manchmal denke ich, ich hätte nicht wieder anfangen sollen. Wenn es zu Hause bloß nicht so langweilig gewesen wäre. Kannst es dir ja immer noch überlegen. Mein Gott, morgens um 4. Was ist denn nun schon wieder los? Halt an! Halt doch an! Scheint mal wieder jemand aus dem Fenster gesprungen zu sein. Da liegt jemand. Oben auf dem Garagendach. Komm, heb mich hoch. Siehst du was? Schieb mich ganz rauf. Ein Mädchen, es ist wieder ein Mädchen. Ich rufe einen Krankenwagen. Oh Scheiße, das ist jetzt die dritte. Wieso muss ich sie immer finden? Erst hängt sich an dem Heizungskeller auf, dann... Dann steckt die Nächste den Kopf in den Gasbackofen und hier. Die Anton 2000 sind am Hoffnungsberg. Krankenwagen und Verstärkung. Du brauchst keinen Krankenwagen mehr, meine Kleine. Am Hoffnungsberg. Kriminalhörspiel von Doris Gerke. Dann werden Sie eben mehrmals klingeln, Kollege Vogel. Ach, was wissen die schon, was hier los ist? Theoretisch ja. Am Schreibtisch ist die Grippe gut. Aber vor Ort sind wir die Gelackmeierten. Die Fragerei können wir uns wirklich sparen. Keiner weiß was. Wenn sie überhaupt öffnen, morgens um 5. Nur in 4 Wohnungen von 17 hat überhaupt jemand aufgemacht. Na, was habe ich dir gesagt? Ja? Guten Morgen. Haben wir dich geweckt? Wir wollen gern deine Mami sprechen oder deinen Papi. Papi ist weg und Mami ist zur Arbeit. Und wann kommt Mami wieder? Weiß ich nicht, wenn ich in der Schule bin. Geh schnell wieder schlafen. Wohnung Nummer 18. Papi weg, Mami auf Arbeit. Mir reicht's, ich möchte Schluss machen. Noch 18 Wohnungen, Kollegin Bentrop. 18 noch. Dann kannst du die Eier gehen und räumen. Manuela, los doch, steh auf. Du weißt doch, dass ich weg muss. Wenn ich zu spät komme, bin ich wieder joblos. Ja, ja. Morgens meckern, abends meckern. Scheiß Schule. Deutscharbeit. Wo hab ich denn das blöde Aufsatzheft? Ich hab sie doch dort aufgeschrieben. Oh Mist. Manuela, kommst du endlich? Ja, ja. Ich gehe nicht. Ich gehe Geld verdienen. Mehr als du in deinem blöden Supermarkt. Er hat mir doch seine Nummer gegeben. Ich gehe gleich ins Bad. Willi, wissen Sie schon, dass wir neuerdings stark nach rechts tendieren? Nein, wieso? Ich habe mich vorhin im Spiegel gesehen. Rechte Schlaufe vom Morgenrock abgerissen. Rechte Socke durchlöchert. Vom rechten Zehennagel der Lack abgeblättert. Keine Sorge, der Lack vom linken Zehennagel ist bestimmt auch ab. Wenn wir wirklich nach rechts tendieren, sollten wir damit vielleicht bis morgen warten. Sie wissen, heute ist Dienstag. Sie besuchen Ihre Mutter und soweit ich weiß, hat sie was gegen Rechtstendenzen. Da haben Sie recht, Willi. Danke. Ich würde gern mitgehen zu Ihrer Mutter, darf ich? Mal wieder eine Lektion in Revolutionsgeschichte abholen? Willi, Willi, so jung und schon so altmodisch. Na und? So wie wir leben? Da kann es nicht schaden, wenn man sich informiert, was sonst noch so gedacht wird. Alte Kommunistinnen sind manchmal sehr interessante Leute. Haben Sie übrigens gelesen, wie dieser Journalist, der neulich den Artikel über Privatdetektive geschrieben hat, sie hervorhob? Bella Block, durch deren Klugheit und Integrität der in Verruf gekommene Job des Privatdetektivs durchaus wieder aufgewertet werden könnte, wenn sie es nicht vorzöge, sich privaten Studien zu widmen und kaum noch Aufträge anzunehmen. Oder so ähnlich. Ich habe mir schon während meiner Krippelzeit abgewöhnt, Artikel über meine Arbeit zu lesen. Ich tue endlich das, was ich schon immer tun wollte. Ich habe gestern den ganzen Tag vertrödelt. Hier. Hören Sie. Schön, nicht? Kaiserkron und Päonienrot. Die müssen verzaubert sein. Denn Vater und Mutter sind lange tot. Was blühen Sie hier so allein? Soll ich? Hier, bitte. Block. Hier ist Eva Bentrup. Ich bin Polizistin. Ich möchte gerne mit Ihnen sprechen. Tut mir leid, ich nehme im Augenblick keine Aufträge an. Auf Wiedersehen. Ich habe Ihre Telefonnummer von Herrn Kranz. Er sagt, Sie würden ihn kennen. Er meint, Sie würden mir helfen und sich vielleicht Kranz. Mit mir treffen. Na gut, passt es Ihnen... Nicht heute Nachmittag, wir sind bei Olga. Passt es Ihnen in 2 Stunden? Um 11? Ja. Kranz? Ist das nicht dieser Psychologe, der bei der Polizei arbeitet? Ja. Ich dachte, Sie schätzen Psychologen nicht. Ach, Willi, wer bin ich, dass ich keine Kompromisse machen könnte? Sie enttäuschen mich. Steig ein. Du mach schon. Mann, hat das lange gedauert. Beinahe hätte mich die Nachbarin gesehen. Alte Kuh. Hast du neue Kassetten? Im Handschuhfach. Nimm eine türkische. Was ist? Was starrst du mich so an? Wieso fährst du nicht weiter? Ja, ich fahre. Ich dachte nur, wenn du meine Schwester wärst. Das fehlte noch. Die Schwester vom Kanaken. Kann ich doch nicht ändern, dass eure Mädchen zu blöd sind. Hast du die Handtücher? Hier? Wie viele wohnen denn da? Nur 50 oder 100. Ich weiß nicht genau. Ist ein Asylantenheim. Ganz neu. Los, komm. Du hast Bescheid gesagt. Klar hab ich. Sonst läuft sowieso nichts. Da, was hab ich gesagt? Zehn. Da stehen bestimmt 10. 30 für mich, 20 für dich. Na klar, wie letztes Mal. Und ich bleib dabei. Capito? Den Pullover kannst du anlassen. Frau Bentrup? Ja, Eva Bentrup. Normalerweise um diese Zeit im Dienst. Ich halte Sie nicht davon ab. Kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Kaffee, Wodka, Grappa. Nichts, danke. Bitte. Und nun, bevor wir anfangen, möchte ich gern etwas klarstellen. Herr Kranz hat mir... Einen Augenblick, bitte. Ihren Kollegen Kranz habe ich zuletzt vor 3 Jahren gesehen. Er hat mir damals geholfen. Deshalb bin ich jetzt bereit, mit Ihnen zu sprechen. Aber ich werde Ihnen sagen, was ich auch aus Dankbarkeit auf keinen Fall machen werde. Irgendwelche Affären innerhalb des Polizeiapparates interessieren mich nicht. Ebenso nicht die ansteigende Kriminalität in den neuen Bundesländern. Kann ich einen Krappe haben? Bitte. Ich möchte eigentlich... Einen Moment noch. Ich bin noch nicht fertig. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben mit finalen Rettungsschüssen für Pitbulls oder Jugendliche? Die Beteiligung des Psychologen Kranz könnte ja immerhin dafür sprechen. Dann interessiert mich das ebenfalls nicht. Und ein letzter Punkt. Hier, vielleicht sehen Sie sich das an, bevor Sie weiterreden. Oh, verdammt. Möchten Sie vielleicht einen Krapper? Sieht ja furchtbar aus. Drei Mädchen. Die hat den Kopf in den Gasbackofen gesteckt. Und die hat sich im Keller aufgehängt. Zwischen Müll und Gerümpel. Das können Sie wahrscheinlich noch besichtigen. Ich glaube nicht, dass inzwischen jemand aufgeräumt hat. Die letzte ist aus dem Fenster gefallen. Wo? Alle am Hoffnungsberg. Ich bin ziemlich fertig. Ständig denke ich darüber nach, ob dabei nachgeholfen wurde. Aus irgendeinem Grund arbeitet die Kripo anders als sonst. Jedenfalls kommt es mir so vor. Kranz meint das nicht. Aber ich verstehe nicht, weshalb es nicht möglich sein soll, den Tod der Mädchen aufzuklären. Ich kann kaum noch... Beton, nichts als Beton. Lassen Sie mir die Fotos hier. Die Adressen stehen drauf. Ich überleg's mir. Beim Griechen hängt auch so ein Plakat. Da haben die Häuser aber Fenster und Türen. Oder nicht? Kann ich nachher nachsehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Häuser. Ich hätte zählen sollen. Dann wüsste ich, wie lange es noch dauert. Das obere Haus hat nicht mal Fenster. Weiße Häuser. Blauer Himmel. Gut, dass sie es brauchen. Der Rücken, das ist das Schlimmste. 300. Wenigstens 300 Mark. Ich habe darüber nachgedacht, was Sie beim letzten Mal gesagt haben. Über den vorläufigen Endsieg des Kapitalismus und dass Revolutionsgeschichte eine Geschichte von Niederlagen ist. Also möchte ich denn gleich mit dieser Diskussion beginnen? Könnte ich nicht erstmal in Ruhe Kaffee trinken? Nun lass sie doch. Ich finde es sehr schön, dass Fräulein Willi sich so für die Wirklichkeit interessiert. Bei dem Leben, das ihr führt, ist das nicht selbstverständlich? Es wird mir heute schon zum zweiten Mal vorgehalten, dass ich ein Leben führe. Was soll das eigentlich? Ich habe so viel Geld geerbt, dass ich tun kann, was mir Spaß macht. Ich stecke das Geld nicht in den Strumpf, sondern finanziere Willi ein interessantes Studium. Sie studiert fleißig Kriminologie. Ich sammle Material für eine Arbeit über den Pergamonalltag. Hör schon auf, sei doch nicht gleich beleidigt. Im Übrigen ist das ja alles gut und schön, aber zur arbeitenden Klasse gehört ihr beide deshalb noch lange nicht. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass mein Großvater auch nicht unbedingt zur arbeitenden Klasse gehört haben dürfte? Dein Großvater war ein Dichter, mein Kind. So, und jetzt werden wir nicht über ihn, sondern über Rosa Luxemburg reden. Also, Fräulein Willi, Luxemburg war der Meinung. Was guckt denn der so blöd? Vielleicht findet er, du solltest in der Schule sein. Der kann mich doch. Und wieso ist sein Sohn nicht in der Schule? Er steht doch in der Küche. Zwei Uso, zwei Stefan, Kaliorix. Hey, du solltest erst mal was essen, bevor du den Uso nimmst. Gib mir einen Zug von deiner Zigarette. Ey, was ist los? Gib die Zigarette her. Du kriegst nichts mehr. Iss jetzt. Mir ist nicht gut. Ich geh dann. Mir ist schlecht. Und das Essen? Oh Mann, hau bloß ab und halt die Klappe. Weshalb sind Sie eigentlich so spät gekommen? Ich habe eine halbe Stunde vor der Tür auf Sie gewartet. Ich habe heute Morgen, nachdem Sie weg waren, einen Auftrag angenommen. Oh, toll. Und was mache ich dabei? Sehen Sie da drüben? Eine schöne Villa. Sehen Sie die hübschen jungen Leute, die gerade hineingehen? Ja, was ist mit Ihnen? Oh, nichts. Eine Dichterlesung, nehme ich an. Vielleicht auch eine Dichterin, wer weiß. Sieh dich nicht um, schnür deine Schuhe, jag die Hunde zurück, wirf die Fische ins Meer, lösch die Lupinen. Es kommen härtere Tage. Ja, denkt der junge Mann im ungebügelten Leinenjackett, hebt das Sektglas und trägt seiner Freundin zu. Härtere Tage kommen tatsächlich. Ein Jahr New York und dann gleich in die Firma. Was ist los? Weshalb sind Sie so wütend? Entschuldigung. Ich hätte die Sache nicht anfassen sollen. Ich habe mich ein bisschen am Hoffnungsberg umgesehen. Ja, und? Da, wo ich mich in der nächsten Zeit aufhalten werde, heißt der Modeladen Selektion. Und beim Schlachter gibt's Gleiwitzer Wurst. Olga würde sich freuen. Außerdem gibt's Warenhausdetektive, Streifenwagen, private Sicherheitsdienste und Wachmänner. Alles auf einmal? Bei uns? Nein, nicht bei uns. Da, wo wir wohnen, sieht man diese Leute nicht. Am Hoffnungsberg. Dort wird in den Supermärkten Bier und beim Bauen Beton bevorzugt. Die vorherrschenden Gefühle sind Vereinsamung, Fremdheit und Ausweglosigkeit. Überhaupt eine wunderbare Ansammlung von Hochhäusern, Asylantenheimen und Einfamilienhäusern. Richtig anheimelnd. Da drüben steht der Wagen. Vielleicht wäre es besser, Sie erzählt mir, worum es geht. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, Willi. Nur weiß ich fast ebenso wenig wie Sie. Aber das Wenige... Also, am Hoffnungsberg sind drei Mädchen ums Leben gekommen. Höchstwahrscheinlich Unfälle. Selbstmorde oder sonst etwas Unverfängliches. Die Kripo kommt mit den Ermittlungen nur sehr langsam voran. Eine Streifenpolizistin hat den Betonkoller und musste sich zu Kranz in Behandlung begeben. Das ist alles. Na nü, was will der denn? Ihre Papiere bitte. Bitte. Bella Block. Die Schnüfflerin. Sieh an. Hier. Danke. Und wer ist das? Na gut. Wenn wir euch kriegen wollen, dann kriegen wir euch auch so. Dann wollen wir mal. Was wollte der? Konnte ja richtig Angst bekommen. Ich weiß nicht. Kurz vor Feierabend haben sie häufig schlechte Laune. Ich setze sie an der Bahn ab. Ich will noch zu Eddie. Mann, wie ich das wieder meiner Frau erklären soll. Die weiß doch, dass ich jetzt Dienstschluss habe. Stehst ganz schön unterm Pantoffel, was? Ich dachte nur, wenn die Bentrop schon mal nicht da ist. Aber wenn du lieber heim zu Mutti willst... Ach, du amüsierst dich alleine. Kommt gar nicht in Frage. Kommst du denn klar mit der Bentrop? Ja, ist eben eine Frau. Zu Anfang war sie ziemlich nervös, aber seit der Kranz sie in der Mangel hat... Diese Psychofritze. Ja, scheint, dass er sie wieder hinkriegt. Wir haben dich ganz schön bedauert, als sie dir zugeteilt wurde. Bist du sicher, dass jemand da ist? Vielleicht war noch. Das letzte Mal hatten sie eine. Oh Mann. Sie ist wirklich in Ordnung. Die Bentrop meine ich. Komm, jetzt mach schon auf. Hallo, vor Besuch. Kommen Sie rein, meine Herren. Hallo Jim, alles Paletti, ne? Frischfleisch und so, ja. Hallo, meine Schöne. Du bist zu früh da. Du weißt doch, dass es jetzt noch nicht geht. Hallo, Eddie. Ich bin nicht deshalb gekommen. Und außerdem, eines Tages mal lieber nehme ich mir einen jungen Mann. Dann wird es dir leid tun, dass du dich mir gegenüber jemals schlecht benommen hast. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Du, eine Frau mit Geschmack. Erstmal ein Wodka? Nein, auch kein Wodka. Nicht? Du willst nicht? Du weißt nicht, was du versäumst, Süße. Sei nicht albern. Ich brauche gewisse Informationen über die Polizei. Du hast doch Kontakte. Hör ich mal rum. 1693. Was stehst du da rum, Frau Block? Gibt's nichts zu tun? Bei dir steht ja auch gerade niemand. Soll ich dir was zu essen mitbringen? Blaue Weintrauben, weißt du doch. Rosi, willst du eigentlich Bohnenstangenformat annehmen? Na, du mit deinen 150 Pfund. Kommst du heute Abend zum Fernsehen zu mir? Heute nicht, Rosi. Entschuldigen Sie. Nächste Woche. Geh mal zur Seite. 27, 1380. Frau Block, ich habe nicht viel Zeit. Mein Kollege wartet da drüben. Aber ich würde schon gern wissen, ob Sie etwas herausgefunden haben. Was glauben Sie, ob die Kinder unserer Stadtväter auch auf solchen Dreckplätzen spielen? Keine Ahnung. Es geht mich auch nichts an. Natürlich nicht. Ich bin wohl etwas empfindlich geworden, seit ich hier wohne. Wohnen? Ich dachte, Sie arbeiten nur hier im Supermarkt. Ich fand es richtiger, für eine Weile ganz hierher zu gehen. Ich möchte Sie etwas fragen. Bitte, wenn es schnell geht. Ihre Kollegen von der Kripo, sind Sie weitergekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts mehr von Ihnen gehört. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich glaube, Sie geben sich nicht besonders viel Mühe. Ich werde mal bei denen vorbeigehen. Was war eigentlich mit den Mädchen? Sind sie benutzt worden? Vorher, meine ich. Nein, es heißt nein. Aber Sie wissen ja, wie ich über die Ermittlungen denke. Heute Abend bin ich mit einer Kollegin verabredet, die eine Tochter im entsprechenden Alter hat. Und ich werde mit den Eltern der toten Mädchen reden. Wenn Sie meinen, dass das etwas nützt. Der Kollege, ich muss gehen. Viel Glück. Die Nacht ist nicht gern zum Schlafen. Wo ist denn der Schlüssel? Komisch. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Das Licht funktioniert auch nicht. Ist da jemand? Da ist doch wer? Wiedersehen, Frau Block. Bis morgen dann. Wie das hier aussieht. Ist die endlich weg? Wer war das eigentlich? Ich denke, du schläfst. Es war eine Kollegin. Seit wann hast du denn Besuch? Mama, darf ich morgen zu Hause bleiben? Pff, wer bringt den Kleinen weg? Bist doch neulich erst nach Hause geschickt worden. Da war mir schlecht. Ja, nach Zigarettenrauch hast du gestunken. Nein, kommt nicht in Frage. Ich muss auch zur Arbeit. Ja, ja. Und was die Nachbarn reden, hast du vergessen. Na, zappenduster. Mein Gott, Willi. Oh, ich habe gerade ein bisschen geschlafen. Auf dem Fußboden? Ich helfe Ihnen. Ja. So, setzen Sie sich in den Sessel. Ich suche eine Kerze. Oh Mann, tut mir der Kopf weh. Die Kerzen sind im Schreibtisch. So. Ich sehe mal nach den Sicherungen. Wodka oder Tee? Oh, Tee bitte. Ist ja vielleicht ganz gut, wenn jemand Prinzipien hat, aber heute wäre Wodka bestimmt besser. Ich könnte Ihnen meine Spezialmischung anbieten. 2 Drittel Wodka, 1 Drittel Orangensaft. Hm? Nicht? Also Tee. Die Sicherungen waren rausgedreht. So. Das Wasser ist gleich soweit. Hier, nehmen Sie die Decke. Wenn ich nur wüsste. Psst, so jetzt, ganz ruhig. Ruhen Sie sich aus. Mein Gott, Sie haben ja geblutet. Sagen Sie mal hier. Au! Kleine Platzwunde am Kopf. Hätte genäht werden müssen, jetzt ist es zu spät. Wieso sind Sie eigentlich hier und nicht am Hoffnungsberg? Ich hatte so ein komisches Gefühl. Vielleicht, weil Sie sich nicht gemeldet haben. Na, tut's weh? Oh, es geht. Als ich ankam, funktionierte das Licht nicht. Ich habe erst gar nicht gemerkt, dass jemand im Haus war. Und dann habe ich die Schatten gesehen. Haben Sie jemanden erkannt? Nein, leider nicht. Ich sah nach oben. Die Tür zum Schlafzimmer muss offen gestanden haben. Von dort fiel ein wenig Licht auf die Treppe. Und oben, auf der obersten Stufe, war ein Schatten, der da nicht hingehörte. Es könnten zwei Männer gewesen sein. Keine Einzelheiten? Irgendetwas Besonderes? Ich überlege schon die ganze Zeit. Irgendetwas war merkwürdig. Kann ich etwas Tee haben? Aber natürlich. Möchten Sie auch etwas essen? Ist doch gar nichts da, nur Zwieback. Es ist nichts da. Nur Zwieback. Also ich will mich mal kurz umsehen. Merkwürdig, es sieht so aus, als ob nichts angerührt wurde, nichts durchwühlt, alles in Ordnung. Ich weiß, da war was. Wenn es mir nur wieder einfallen würde. Eddie! Ja, tut mir leid. Ich hatte keine Zeit, aber heute... Gut, wenn du meinst, ich bin in einer halben Stunde da. Manuela? Läufst du hier rum? Mitten in der Nacht? Weißt du, wie spät es ist? Mein Gott, kann man denn nicht mal unbeobachtet aufs Klo gehen? Aufs Klo? Du wächst noch alle hier auf. Ist alles in Ordnung. Geh schlafen. Aufs Klo? Kommt man denn hier nicht zur Ruhe? Irgendwann hau ich hier ab. Das steht fest. Adonis bist du nicht gerade. Aber wie alt bist du eigentlich? Es geht dich nichts an. Wieso bin ich kein Adonis? Hast du meine wunderschönen Oberschenkel nicht gesehen? Hier, dein Wodka. Danke. Also, was hast du erfahren? Oh nein. Kannst du denn nicht noch einen Augenblick deiner Arbeit vergessen? Nein. Zu Hause liegt Willi. Jemand hat sie niedergeschlagen. Schon schlimm genug, dass ich mich von dir ablenken lasse. So, schlimm nennst du das. Ich hatte eigentlich eher den Eindruck, dass es dir gefallen hat. Eddie. Schon gut, schon gut. Lass mich wenigstens einen Schluck trinken, bevor ich anfange. Du hast also etwas gehört? Los, worum geht's? Mach's nicht so spannend. Also, offiziell ist alles in Ordnung. Die Zwergenbande ist die bravste der Welt. Zwergenbande? Du unterschätzt die Polizei, Eddie. Ich habe mit denen keine Schwierigkeiten. Leben und leben lassen. Willst du neuerdings leugnen, dass ihr oberster Vorgesetzter Handtaschenformat hat? Eddie, bitte. Inoffiziell haben sie verschiedene Probleme. Zu wenig Stellen. Interessiert nicht. So viel Rauschgift im Umlauf. Interessiert auch nicht. Die Mädchen waren alle drei sauber. Zu viel Arbeit wegen der Ex-DDR. Das machen sie doch gern. Unruhen. Nein, das ist nicht richtig. Zu viel Ärger in den Stadtrandgebieten. Sogenannte soziale Verwerfungen. Das ist nichts Neues. Na, nimmt aber zu. Interessiert mich trotzdem nicht. Sag mal, ist das alles? Eigentlich ja. Eigentlich? Naja, Weiber. Möglicherweise irgendetwas mit Weibern. Eddie, du spinnst. Da, wo ich im Augenblick zu tun habe, hat die Polizei andere Sorgen. Vielleicht unterschätzt du diesmal die Polizei. Die funktionieren wie andere Männer auch. Frauen? Am Hoffnungsberg? Guten Morgen, Frau Bentrop. Guten Morgen, Herr Kranz. Wie geht's Ihnen denn? Gut sehen Sie aus. Nun, was haben Sie mir heute zu erzählen? Ich weiß nicht. Wissen Sie, es ist so merkwürdig. Ich spüre, dass es mir von Mal zu Mal besser geht. Ich mache inzwischen meinen Dienst gern. Ganz bestimmt. Obwohl sich ja gar nichts geändert hat. Aber irgendwie sehe ich das alles jetzt gelassener. Es gibt eben einen Teil der Bevölkerung, dem nicht zu helfen ist. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, was wir bisher besprochen haben. Ich wollte nur sagen, es geht mir gut. Und trotzdem habe ich Albträume. In der Woche, seit ich das letzte Mal bei Ihnen war, waren es 3. Lassen Sie uns damit anfangen. Wollen Sie mir die Träume erzählen? Es ist immer derselbe Traum. Ich stehe auf einem Strohteppich am Rand. Und wenn ich genau hinsehe, dann sehe ich, dass dort eine Art Abgrund beginnt. Ich finde es interessant, beuge mich vor, um zu sehen, was da unten passiert. Ich weiß, dass da etwas passiert. Aber es ist so undeutlich. Und dann... Ja? Und dann? Und dann zieht da jemand am Teppich und ich kipp nach vorn und ich falle und ich schreie. Und dann mache ich auf. Wer zieht am Teppich? Das weiß ich nicht. Wer? Sie, die Block, glaube ich. Ich habe einen Fehler gemacht. Sie hat an mich zu suchen, sie soll da verschwinden. Bitte beruhigen Sie sich, Frau Bentrop. Wir werden darüber sprechen. Sie werden sehen, dass wir auch mit Ihren Angstträumen fertig werden. Hallo? Hier ist Nancy. Ich bin ein Freund von Antoine. Toll, Frau Block. Hätte ich nicht gedacht, dass du es noch mal zu mir nach oben niemand schaffst. Sonst wusste den Namen. Dein Wodka liegt schon 3 Wochen im Eisfach. Rufen, warte. Ich hole ihn. Was siehst du? Dafür, was Besonderes? Ich weiß schon, wer es war. Was geschieht jetzt? Wenn du noch eine Weile da bleibst, können wir nachher noch einen anderen Krimi sehen. Morgen müssen wir ja nicht raus. Wie spät ist es eigentlich? Ich habe gelesen und gar nicht auf die Uhr gesehen. Prost. 10:30, glaube ich. Das gilt auch für dich in die. Und du? Ich trinke doch keinen Schnaps. Kalorien. Rosi, du spinnst. Prost. Du liest viel, oder? Warte, ich mache den Fernseher aus. Was liest du denn immer so? Das ist ganz verschieden, je nachdem, woran ich gerade arbeite. Was mich gerade interessiert. Im Augenblick lese ich Gedichte. Gedichte? So mit, von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß. Na, das nun nicht gerade. Pass auf, ich sag dir eins auf, das ich auswendig kann. Komm, Trost der Welt, du stille Nacht. Wie steigst du von den Bergen sacht, die Lüfte alle schlafen. Ein Schiffer, nur noch wandermüd, singt übers Meer sein Abendlied, so Gottes Lob im Hafen. Was ist das? Was ist da los? Keine Ahnung. Hat sich gut angehört, das Gedicht meine ich. Geht es noch weiter? Ja, klar geht es noch weiter. Sag mal, sollen wir nicht mal nachsehen? Das hat sich ja schlimm angehört. Nachsehen? Wozu? Damit wir eins auf den Nischel kriegen? Wieso? Kennst du die Leute? Waren das Nachbarn? Nee, die kenne ich nicht. Will ich auch nicht kennenlernen. Die machen öfter so ein Trara. Das ist hier ein großes Haus. Du bist noch nicht so lange hier. Was meinst du, was hier manchmal los ist? Ich sehe mal nach. Einen Augenblick. Die können doch hier nicht machen, was sie wollen. Gedichtstunde geht gleich weiter. Du lieber Himmel. Hier sieht's ja aus wie im Puff. Alle Düfte des Orients und dazu aus Südamerika. Ist denn hier kein vernünftiges Licht? Wo kann man denn diese schauerliche Musik abstellen? Oh Gott. Was ist das? Ein Kind, würde ich sagen. Komm hier raus, Frau Block. Wir haben hier nichts zu suchen. Wir können sie hier nicht einfach liegen lassen. Liegt da wie ein Stein. Von Schnaps ist das nicht. Sieht aus, als hätte sie zu viel Körner geschluckt. Körner? Na, Pillen eben. Das ist doch Manuela. Ich misch mich da nicht ein. Komm, fass mal mit an. Wenn du meinst. Oh. Warte. Bleib einen Augenblick hier. Gibt's hier ein Telefon? Beeil dich! Guten Abend, Mutter. Gute Nacht, wolltest du wohl sagen. Weißt du, wie spät es ist? Ja, ich weiß, entschuldige. Mutter, mit dem Schlafengehen musst du noch ein Weilchen warten. Ich bring dir gleich jemand vorbei. Sag mal, ich denke, du hast genug Geld. Du hast doch nicht etwa mit dieser grässlichen Beschäftigung wieder angefangen? Mit diesem Detektivspiel? Mutter, ein kleines Mädchen braucht deine Hilfe. Können wir uns ein anderes Mal über meine Arbeit unterhalten? Bitte. Ein Mädchen. Na gut, bring sie her. Danke. Aber du hast doch gar kein Auto. Den Wagen hat Willi. Wir haben übrigens gestern eine sehr schöne Spazierfahrt. Bis gleich. Mein Wagen habe ich nicht da. Ich nehme ein Taxi. Du scheinst ja viel Geld zu haben. Olga und ich haben ihr 3 Liter Kaffee eingefließt und sie eine Stunde herumgeschleppt. Sie hat's überstanden. Aber morgen geht sie dreckig. Soll ich sie wirklich wieder zum Hoffnungsberg bringen? Würden Sie das einen Augenblick abstellen? Danke. Wissen Sie, was ich in den letzten Wochen getan habe? Neben meinem 8-Stunden-Job, der obendrein auch noch schlecht bezahlt wird? Sie werden es mir sagen. Ich habe eine Kollegin besucht und weiß jetzt, wie man hier mit alleinstehenden Müttern umgeht. Ich bin in Fahrstühlen gefahren, denen sich kleine Kinder vor Angst in die Hosen machen, wenn sie stecken bleiben. Natürlich ist selten jemand da, der sauber macht. Ich habe verdreckte Sandhaufen besichtigt, in denen Eisenstangen stecken, im Volksmund Spielplätze geheißen. Ich weiß inzwischen, dass Kinderkorn nicht der Titel eines alten Märchenbuches ist, sondern ein Gesöff aus Fusel und Limonade, das manche Eltern ihren Kindern geben, wenn sie den abendlichen Horrorfilm nicht vergessen können. Sie übertreiben. Ich habe die Familien der Mädchen besucht, deren Töchter sich umgebracht haben. Bei der ersten hat niemand geöffnet. Stattdessen hat eine wild gewordene Töle versucht, die Tür durchzubeißen, um mich zu erwischen. Ich bin noch ein paar Mal da gewesen. Die Leute habe ich nie getroffen. Der Hund ist inzwischen ruhiger geworden. Ich nehme an, der krepiert bald. Und sagt da niemand was? Gibt's da keine Nachbarn? Na klar, jede Menge. Mindestens 30 in jedem Aufgang. Bei der nächsten war übrigens jemand da. Nette Leute. Leider hat der Vater nach dem Tod der kleinen Rita mit Reportern gesprochen. Ist dann aus der Wahrheit, die er von sich gegeben hat, beinahe die nächste Katastrophe geworden. Wieso Katastrophe? Er hat gesagt, er hätte einen langen Arbeitstag und wenn er nach Hause käme, sei er so K.O., dass er sich nicht auch noch um seine Tochter kümmern könne. Wieso? Das ist doch das Übliche. Ja, nur hat eine Zeitung daraus eine Serie über Rabenväter gemacht, mit ihm als Titelhelden. Seine Kollegen haben eine Woche nicht mehr mit ihm gesprochen. Und die Dritten? Die Eltern von Karin wohnen in einem dieser Einfamilienhäuser, die die Stadtplanung sich ausgedacht hat, um dem Haufen Beton wenigstens auf den ersten Blick etwas zu geben, was sich Lebensqualität nennt. Der Vater war nicht zu Hause, die Mutter so blau wie ein Veilchen. Auch hier nicht der geringste Anhaltspunkt. Spricht alles dafür, dass Sie aufgeben? Jetzt? Nein. Jetzt nicht mehr. Und was haben Sie in der Hand? Nicht viel. Das Mädchen. Und einen Föhn, den ich in der Wohnung gefunden habe. Er lag im Bad. Vielleicht sind Fingerabdrücke drauf. Moment, wo ist denn der überhaupt? Sie schläft. Willst du frühstücken? Ja, gern. Gab's Probleme? Oh, wenn du das Mädchen meinst, nein. Aber du wirst bald Probleme haben. Gib mir mal deine Tasse, wenn du sie nicht nach Hause schaffst. Ich muss erst mit ihr reden. Alles ganz legal. Ich habe einer Polizistin Bescheid gesagt. Du willst doch nicht sagen, dass du eine Polizistin in meine Wohnung eingeladen hast. Mutter, die letzte Demonstration, bei der du eins auf die Mütze gekriegt hast, ist 1970 gewesen. 80. 1980. Demonstrationen gehören heute zum guten demokratischen Ton. Polizisten schützen die Demonstranten. Du wirst mir nicht einreden. Du wirst mir nicht einreden, dass dieser Staat. Mutter. Das wird sie sein. Ich werde ihr öffnen. Sie ist wirklich nur eine harmlose Streifenpolizistin. Ja, ich gehe eine holen. Man muss nicht bei der erstbesten Gelegenheit jeden Grundsatz über Bord werfen. Auch wenn es heute Mode ist. Guten Tag, Frau Bentrup. Ja, guten Tag. Na, Sie hätten sie nach Hause bringen sollen. Sie war nicht ansprechbar und dort liegen lassen konnte ich sie auch nicht. Wo ist sie? Hier. Mhm. Oh, sie ist wach. Hallo, Manuela. Ich habe Kopfschmerzen. Wer sind Sie denn? Ich bin Bella Block. Ich habe dich gestern Nacht gefunden. Du warst nicht besonders fit. Ich habe dich zu meiner Mutter gebracht. Das ist Frau Bentrup. Sie ist Polizistin. Ich will nach Hause. Einen Moment, jetzt mal nicht so hastig. Wir wollen dich was fragen. Du bist doch Manuela Wagner, oder? Hör mal, es wird nur ein paar Stunden dauern, dann wissen wir es auch ohne deine Mithilfe, also. Ja, Manuela Wagner. Manuela, wir möchten gern wissen, wie du in diese Wohnung gekommen bist. Wem gehört sie? Was ist da geschehen? Du warst doch nicht allein. Wer war außer dir da? Zeigen Sie ihr die Fotos. Hier. Kennst du diese Mädchen? Siehst du, was mit ihnen passiert ist? Manuela, kanntest du die Mädchen? Komm, rede. Es geht doch um dich. Wir wollen dir helfen. Ich will nach Hause. Ich kenne sie nicht. Kann ich eine Kopfschmerztablette haben? Es hat keinen Zweck, sie wird nichts sagen. Bringen Sie sie nach Hause. Ich gebe die Sache an die Kollegen von der Kripo weiter. Für Sie und für mich ist die Sache erledigt. Wie Sie wollen. Ich bring sie raus. Hallo, Rosi. Wo warst du? Ich habe nach Feierabend auf dich gewartet. Ich hatte keine Zeit. Kann ich reinkommen? Ich habe gestern... Ich sag doch, ich habe keine Zeit. Und außerdem, Sie haben bestimmt andere Freunde. Rosi, was ist los? Habe ich dir was getan? Nein, ich habe bloß nachgedacht. Du hast doch was. Ich kann dir alles erklären. Sie sind keine Verkäuferin. Vielleicht sind Sie von der Polizei. Ich weiß doch sowieso nicht, was Sie hier machen. Rosi, halt, Moment. Ich bin nicht von der Polizei. Ich arbeite nur mit einer Polizistin zusammen. Wo ist da der Unterschied? Nee, lassen Sie mich in Ruhe. Ich brauche von Ihnen keine Erklärungen. Ich habe gestern eine Plastiktüte mit einem Föhn bei dir gelassen. Gibst du sie mir bitte? Hängt noch am Garderobenständer. Ja, hier Olga Bulgakova. Tag, Mutter. Tag. Wie geht es ihr? Hast du es mit ihr ausgehalten? Ich schon, aber sie offenbar nicht. Ist sie weg? Hast du sie etwa gehen lassen? Ja, weißt du, ich glaube, sie hat sich bei mir ganz wohl gefühlt. Sie war ja auch soweit ganz nett. Dann hat sie telefoniert und danach wollte sie unbedingt weg. Telefoniert mit wem? Weißt du mit wem? Also hör mal, ich spioniere nicht hinter meinen Gästen her. Und ich halte sie auch nicht gegen ihren Willen fest. Sie wollte weg und ist gegangen. Und im Übrigen glaube ich nicht, dass Privatdetektive Menschen so einfach festhalten dürfen. Ist ja schon gut. Es wäre mir so furchtbar wichtig, wenn ich wüsste, was sie vorhat. Bella, der Typ heißt Jem oder so ähnlich. Sie treffen sich um 11 beim Riesenrad auf dem Dom. Jem, ich habe nichts gesagt. Wirklich nicht. Wenn du mich anlügst, kannst du was erleben, das schwöre ich dir. Ich tu doch, was du willst. Ich gehe nicht mehr nach Hause. Lass mich doch für dich arbeiten. Die anderen waren zu blöd. Ich bin schon 13. Jem. Welche anderen? Du bist zu jung. Du bist ein Risiko. Ich habe nichts gesagt, kein Wort. Bestimmt nicht. Lass mich eine Weile verschwinden, Jem. Sie suchen nur am Anfang. Rita und Karin... Ich habe dir gesagt, du sollst von denen die Schnauze halten. Ein Wort noch und dir sitzt das Gesicht hinten. Jem, da. Schnauze. Ich muss nachdenken. Jem, da vor der Bude. Die Frau. Du gehst mir auf den Keks. Welche Frau? Die da. Das ist die, die mich in der Wohnung gefunden hat. Hallo, Manuela. Ich muss noch mal mit dir sprechen. Sie ist nicht zu sprechen. Das entscheidest du wohl nicht. Manuela, komm einen Augenblick mit. Bring mich hier weg, Jem. Ich will nicht mit dir reden. Du sagst es. Hauen Sie ab. Hören Sie, das Mädchen ist 13. Sie dürften ihretwegen Schwierigkeiten bekommen. Na und? Ich bringe sie gerade nach Hause. Was wollen Sie überhaupt? Manuela, ist das die Frau, die dich entführt hat? Reden Sie keinen Quatsch. Komm, Manuela, du gehst jetzt nach Hause. Lass die Alte doch sedern. Deine Mutti wartet schon. Willi? Haben Sie den blauen Alexander Blockband irgendwo herumliegen sehen? Nein. Der Kaffee ist fertig. Mit oder ohne Wodka? Ohne, bitte. Ich weiß nicht, wo ich das verflixte Buch gelassen habe. Da drüben unter dem Päckchen. Tatsächlich. Danke. Vielleicht bitte ich Sie, das Päckchen nachher mitzunehmen. Eva Bentrup, Kieler Straße. Hatten Sie nicht gesagt, dass Sie mit dieser Polizistin nichts mehr zu tun haben? Ja. In dem Päckchen, da ist der Föhn, den ich in der Wohnung gefunden habe. Ich denke, die Wohnung war leer. Bis auf ein paar Dinge im Bad war sie leer. Ebenso Sachen, die ein Mann braucht, um sich wieder herzurichten. Nachdem er... Und jetzt sollen die den Föhn auf Fingerabdrücke untersuchen? So ungefähr. Sicherheitshalber habe ich allerdings schon Abdrücke nehmen lassen. Weshalb soll ich eigentlich das Päckchen nur vielleicht mitnehmen? Ich bin ziemlich sicher, dass ein paar von den Abdrücken von Kollegen der Bentrup stammen. Stiefel. Als die beiden die Treppe runterkamen, hatten sie die gleichen Stiefel an. Stiefel hätte ich mir doch denken können. Haben Sie noch mit Manuela gesprochen? Ja, gestern Abend. Sie wollte nicht mit mir reden. Ich konnte sie schließlich nicht festhalten. Sie ist mit diesem Mann abgehauen. Was war das eigentlich für ein Typ? Sah aus wie ein Zuhälter, war wohl auch einer. Willi, möchten Sie, dass wir die Sache noch weiter verfolgen? Sie sind niedergeschlagen worden. Erwarten Sie Schwierigkeiten? Nein. So würde ich es eigentlich nicht ausdrücken. Ich nehme es mit. Das Päckchen, meine ich. Ja, bitte. Sie, Frau Bentrop, ist heute Dienstag? Guten Tag, Herr Kranz. Nein, ich komme nicht deswegen. Hier, Ihre Bella Block hat mir ein Päckchen geschickt. Ich dachte, ich sollte die Sache mit Ihnen besprechen. Bella Block? Ich denke, sie ist nicht mehr am Hoffnungsberg. In dem Päckchen ist ein Föhn. Ich möchte Ihnen gern den Begleitbrief vorlesen. Bitte. An Eva Bentrup und so weiter. Hier ist ein Föhn. Ich habe ihn verpackt. Es sind Fingerabdrücke drauf. Wenn Sie die Abdrücke in der Fahndungskartei nicht finden, sollten Sie in der Personalkartei nachsehen. Ich vermute, ich werde aus der Zeitung erfahren, wie die Sache ausgegangen ist. Das ist alles? Ja. Droht die uns? Lassen Sie mir das Päckchen hier, Frau Bentrop. Ich kenne die Block. Ich werde mal mit ihr reden. Für Sie ist die Sache erledigt. Ja. Na gut. Den Brief bitte auch. Bitte. Schließlich war es Ihre Idee, dass ich die Block aufsuchen sollte. Sehen wir uns Dienstag? Natürlich, Frau Bentrop. Bis dann. Wiedersehen. Hier, Kranz, Chef. Ich würde gerne mal zu Ihnen hochkommen. Na gut, schließlich war es Ihre Idee, dass wir der Polizei ein besseres Image geben sollten. Die Stadtrandbefriedung. Wie? Ja, genau, darum geht es. Gut, in 5 Minuten. Ja, Block. Hier ist Kranz, Edmund Kranz. Erinnern Sie sich an mich? Wir haben uns zuletzt vor 3 Jahren gesehen, glaube ich. Ja, ich erinnere mich. Und ganz zuletzt haben Sie mir eine Ihrer, ja, wie heißt das so schön in eurem Jargon, anzupassenden geschickt. Scheußliches Wort. Fast so hässlich wie die Sache selbst. Sie haben sich noch immer nicht verändert. Ich würde Sie gern treffen. Ich nehme an, Sie wollen mir etwas über ein paar Fingerabdrücke erzählen, die Ihrem Verein gerade zu schaffen machen. Ja, das habe ich vor. Passen Sie morgen Abend im Atlantik? Sie finden mich ab 10 in der Hotelbar. Wir haben die Fingerabdrücke auf dem Föhn gefunden. Sie stammen von einem der Männer vom Revier am Hoffnungsberg. Ach ja? Er hat im Verhör eine ziemlich jämmerliche Figur gemacht. Das hat eine Weile gedauert, aber schließlich hat er nicht nur zugegeben, dass er hin und wieder die Dienste des Türken... Des Türken? Ja, der Mädchen. Die Dienste der Mädchen in Anspruch genommen hat. Umsonst natürlich. Dafür hat er dann ein Auge zugedrückt. Das noch 2 Kollegen belastet. Die bisher nicht geständig sind. So ist es. Falls es zum Prozess kommt... Falls? Wir haben ein paar Probleme. Der Kollege behauptet, die toten Mädchen nie in der Wohnung gesehen zu haben. Das Gegenteil ist ihm nicht nachzuweisen. In Wirklichkeit wissen wir natürlich auch nicht, ob sie mit der Geschichte überhaupt etwas zu tun hatten. Schlimm genug für einen Massenselbstmord ist der Hoffnungsberg, ja. Wir brauchten den Türken. Der ist verschwunden. Niemand im Haus will ihn gekannt haben. Keiner weiß etwas oder will etwas wissen. Aber Sie haben das Mädchen, Manuela. Manuela, die ist ebenfalls weg. Ihre Lehrerin hat uns einen Tipp gegeben. Sie wollte sie auf dem Babystrich gesehen haben. Wir haben die Sache überprüft. Nichts. Wahrscheinlich finden wir sie irgendwann... Oder das, was von ihr übrig ist. Aber ob sie uns dann noch weiterhelfen kann, ist sehr fraglich. Ja, und damit wäre die Sache dann erledigt. 2 Ihrer Männer haben meine Mitarbeiterin niedergeschlagen, als sie in meinem Haus überrascht hat. Ich nehme an, Sie wollten sich ein bisschen bei mir umsehen, nachdem Sie erfahren hatten, dass ich am Hoffnungsberg recherchiere. Sicher haben Sie dafür Zeugen. Könnte Ihre Mitarbeiterin die beiden identifizieren? Na klar. Sie hatten ein Namensschild an der Dienstjacke und eine Taschenlampe unterm Kinn. Tja. Bella, ich weiß, was Sie denken. Ich will offen zu Ihnen sein. Weil ich sie mag. Danke. Die ganze Sache wird so niedrig gehängt wie möglich, ohne die Anstandsgrenzen zu unterschreiten. Unsere Politiker sind zurzeit damit beschäftigt, das untere Drittel festzutreten und das Image der Polizei aufzubügeln. Passt gut zusammen. Ich helfe Ihnen dabei. Das ist mein Job. Der nicht schlecht bezahlt wird. Mhm. Und hin und wieder kann ich vielleicht auch etwas Nützliches dabei tun. Tja, so ist das. Staub ohne Sinn und Dauer. Mehr nicht. Indessen wir, Staub ohne Sinn und Dauer, der vor der Stunde blind im Schlag zerfällt, hinuntersteigen in das Tal der Trauer. Es gibt verschiedene Arten, Opportunismus zu bemänteln. Ihre ist bei weitem die belesenste. Aber ausgerechnet Ricarda Huch, die 1933 mehr Mut gehabt hat, als Sie jemals haben werden? Sie zahlen, nehme ich an. Am Hoffnungsberg. Kriminalhörspiel von Doris Gerke. Personen: Bella Block, Hannelore Hoger. Wilhelmina van Laken, Susanne Schäfer. Olga Bulgakova, Gisela Trove. Eva Bentrup, Erika Skrotzki. Vogel, Douglas Welbert. Polizist, Rainer Strecker. Rosi, Annette Paulmann. Eddie, Gerhard Garbas. Manuela, Viola Wedekind. Jem, Erdogan Atalay. Kranz, Rolf Becker. Manuelas Mutter, Karin Rasenack. Technik, Suse Wöllmer, Christian Kühnke und Bernd Meiners. Assistenz, Waltraud Heise. Regie, Corinne Frottier. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1992.